南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无本师释迦牟尼佛。 南无大师摩诃瓦多阿拉汉多萨玛萨布达斯。Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Jetzt auf dem Wunsch von Claudia, die möchte Pali studieren, dann wiederholen wir, was wir gelernt haben in Pali. Ich rezitiere dann die 14 Übungen und wir haben von den 16 Übungen und davon haben wir nur die ersten vier gelernt. Und wir haben betont, dass die ersten vier betonen dann Prozess von Shamatha, das die Voraussetzung ist für Vipassana. Aber die ersten vier Übungen auch, darüber werden wir heute sprechen, können hoffentlich entschließen auch Vipassana. Die nächsten vier Übungen, die sind mit Empfindung, erste vier Übungen, Achtsamkeit an Körper ausgerichtet, nächste vier Achtsamkeit an Empfindungen. Empfindungen von was? Von Formen. Und Empfindung, haben wir erklärt, ist Hauptinhalt des Geistes, des Unterscheiden des Geistes. Empfindung hat entscheidende Rolle in dem, was wir unterscheiden, in dem samsarischen Geist. Der samsarische Geist ist völlig von Empfindung kontrolliert und er reagiert danach, was er empfindet. Wenn Empfindung angenehm ist, er will festhalten, wenn Empfindung unangenehm ist, er wird es wegschieben, mit Gewalt sogar. Und wenn Empfindung neutral ist, dann er langweilt sich oder er sucht nach angenehmen Empfindungen, wo er es immer finden kann. So wissen wir, dass wir uns in Samsara befinden. In Nirvana gibt es alles nicht. Und Inhalt des Geistes dann, das definiert ist durch Empfindungen, dann entscheidet, was wir da erleben an den Geistesobjekten. Und wir haben gesagt, in der Yogacara-Tradition, die sehr wichtig ist für das Verständnis von Yoga, und auch, hat auch tief die andere Richtungen von Yoga beeinflusst. In der Yogacara-Tradition, alle Objekte, ohne Ausnahme, sind geistliche Objekte. Es gibt keine anderen Objekte. Indem dieses mentale Bewusstsein die fünf Sinnen appropriiert und auch die Samen von anderen Erfahrungen durch den vergangenen Erfahrungen, durch denen wir die Realität schätzen. Und dann auch die Welt, weil die Welt, das wir kennen, ist die Welt von früheren Erfahrungen und von den Sinnen. So die Weisen sagen, nicht nur Buddhismus, auch der weise Sokrates sagt, dass eigentlich Kognition ist Erinnerung. Bitte? Wenn Sie sagen, aus früheren Erfahrungen, das Karmischen, ist das Karmische sozusagen. Kette, ja. Die bedingte Entstehung ist von Karma bedingt. In Wissenschaft, einige von uns sind Wissenschaftler, heißt es Genetik. In Buddhismus heißt es Karma. Die Bedeutung ist eigentlich sehr ähnlich. Wir haben nicht ausgewählt die Familie, in der wir geboren sind, die Umgebung, in der wir geboren sind. Alles sind Umstände. Ursache und Wirkung. Es sieht alles zufällig, aber es ist nicht so zufällig, wie man denkt. Es ist auch nicht zufällig, dass wir jetzt solche Zuneigungen und Abneigungen haben. Das hat mit unseren früheren Erfahrungen zu tun. Ist das logisch? So, jetzt Abend haben wir erklärt, dass die Soheit von Anapanasati ist, wenn man Anapanasati übt, die unheilsamen Gedanken gehen weg. Das ist der Zweck von Anapanasati. Wenn die unheilsamen Gedanken weg sind, der Geist wird gereinigt. Und wenn der Geist ist gereinigt, dann allmählich hat er die Möglichkeit, wahrheitsgemäß die Realität von sich selbst und von der Welt zu schätzen. Der befleckte Geist hat nicht diese Möglichkeit. Deswegen errichtet sich völlig nach eigenen Tendenzen von Zuneigung und Abneigung, die ihn völlig kontrollieren. Und dieser Zustand heißt Samsara. Weil diese Zuneigungen und Abneigungen und die mit unterscheidenden Denken und Anhaften an Denken verbunden sind, die haben kein Ende und auch kein Anfang. Ende können sie haben, indem sie durch Unwissen geschaffen sind. Dann Ende haben sie in Wissen. Deswegen, wir haben erklärt, der Schwerpunkt von Yogacara ist Meditation als Verwandlung von unterscheidenden Geist in Weisheit. Und Weisheit ist Betrachten von allen Phänomenen unserer Erfahrung als Wahrheit. Und verstehen die Beziehungen der Wahrheit. In der Soheit, alles ist isoliert, aber trotzdem, die Beziehungen sind da. Wunderbare Sache, deswegen lässt sich dieser Zustand lässt sich nicht mit Worten erklären, man muss es selbst erleben. Und jetzt kommen wir dann zu Anapanasati und wir betonen die Anapanasati-Meditation, wie es in der nördlichen Tradition erklärt wird, indem diese Tradition viel enger verbunden ist mit der Yoga-Tradition. Es ist ein bisschen unglücklich, dass die Theravada-Tradition hat eine historische Abneigung zu hinduistischen Auffassung von Yoga, die aber sehr, sehr nützlich ist für Verständnis von Yoga. Und eigentlich Verständnis von Buddhismus lässt sich nicht davon trennen, von dieser Tradition. Besonders in Burma, das traditionellste Land von Theravada, diese Abneigung von Yoga ist sogar extrem, weil es mit Hinduismus und mit nicht-buddhistischem Denken verbunden ist. So denken sie. Aber wir brauchen überhaupt nicht zu denken, so zu denken. Das alles ist historisch bedingt. Und natürlich auch ein Missverständnis. Dann für Claudia wiederholen wir diese Anapanasati auf Pali und dann übersetzen wir auf Deutsch und erklären wir im Rahmen von nördlicher Tradition, die wir absorbieren möchten. Und die dann viel enger verbunden ist mit Qigong und viele von uns praktizieren auch vielleicht Tai Chi oder Asanas, Pranayama. Wir bekommen viel tiefere Einsicht in diesen Dingen, wenn wir diese Tradition verstehen. Und wir haben erklärt, dass diese Tradition verglichen mit Theravada unterscheidet zwei Sorten von Atmen. Grobe Atmen und feinere Atmen. Und grobe Atmen hat mit, was Yoga beschreibt, als grobe Körper zu tun. Und feine Atmen mit pranischen Körper, das feine Körper ist. Und in Yoga, egal ob buddhistische oder welche Richtung von Yoga, immer das Feinere herrscht über das Grobe. Das ist Yoga. Je feiner unser Geist ist und Empfindung ist, desto feinere Objekte in Yoga wir begegnen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und die feineren Objekte, dann, wenn man mit denen arbeitet, dann kann man die Hindernisse beseitigen. Wenn man arbeitet nur mit dem groben Körper, mit groben Empfindungen, mit groben Geist, groben Unterscheidungen, kommt man nicht richtig in diese Reinigung, Heilprozess. So, jetzt die Vorbereitung für Anapanasati. Vorbereitung für Anapanasati, haben wir erklärt, ist was? Aranya Gatova, Rukhamula Gatova, Sunyagara Gatova, so Pallankam Abhujitva, Uju Kayam Panidhaya, Parimukham Satim Upathapetva, so Satova Asasati, Satova Pasasati. Das ist die Voraussetzung für Anapanasati-Meditation. Das heißt, er geht in einsame Ort, wo er nicht von draußen gestört wird. Wenn man, so wie wir hier, zusammen mit anderen meditiert, dann man zieht sich in Geist zurück, man kehrt sich nach Hause durch Pratyahara. Er schenkt nicht Aufmerksamkeit auf die fünf Sinnen, sondern mittels von Meditationsobjekt, er schließt sich in eigenen Geist. Das heißt Isolierung des Körpers. Und die Mittel dafür, dass es ermöglicht ist, Asana. Und das ist erklärt dann, Palankam Abhujitva, er sitzt mit gekreuzten Beinen, Ujjukayam Panidhaya, und seine Wirbelsäule ist gerade. Wenn die Wirbelsäule ist gerade, was geschieht? Aufmerksamkeit wird gesteigert. Und der Geist wird wach. Ja. Hm? Merken Sie sich, wenn Sie sitzen und die nickt man so, was passiert? Viele Gedanken kommen, haben Sie sich bemerkt? Und mit vielen Gedanken dann auch Tendenz zu Mattheit. Und das ist Samsara von den Meditierenden. Entweder der Geist senkt oder der Geist beschäftigt sich mit einigen eigenen Problemen und mit Problemen der Welt. Was macht der Präsident Trump oder was? Oder was macht Angie? Und Meditation ist weg. Na, das wollen wir nicht. Deswegen wir halten immer achten darauf, dass die Wirbelsäule gerade wird. Deswegen heißt es Säule. Es soll wie eine 18 Wirbeln sollen möglicherweise direkt sein. Natürlich, sie sind nicht ganz direkt. Das ist physiologisch unmöglich. Aber optimal direkt. Und Parimukham Satim Upathapetva. Das bedeutet, er bringt Aufmerksamkeit um Mund herum. Was bedeutet, er bringt seine Aufmerksamkeit auf das Meditationsobjekt. Hier atmen. Und atmen betrachtet man am leichtesten in den Nasenlöchern. Nicht sehen, die Fliege sehen mich. Ah ja. Das heißt was? Mushita Smarti, diese Achtsamkeit gestohlen. Wenn Achtsamkeit gestohlen, keine Meditation da. So, dann, wenn diese Voraussetzung da ist, dann was passiert? Satova asasati, satova pasasati. Er atmet ein mit Achtsamkeit, er atmet aus mit Achtsamkeit. Er ist wach. Dieser Zustand von, wenn wir die Qualität von unserem Leben wechseln möchten und wirklich etwas von Yoga verstehen möchten, dann diesen Zustand sollen wir die ganze Zeit, dann ist Erleuchtung. Wenn sie 50% so sind, man kann sagen, man fängt an zu lernen. Wenn weniger als 50%, dann die Gewohnheiten werden sich nicht ändern. Dann mindestens mehr als 50% diesen wachen Zustand aufrecht zu halten. Weil da fängt eigentlich die Meditation. Wenn dieser wache Zustand nicht da ist, mit Verständnis von Asana und mit Verständnis von mach nichts, das ist alter Freund. Warum 70%? 70% ist schon geht gerade. Mein Lehrer hat immer gesagt, dass wenn man 100%, dann wird man ein Arahat. Wenn 80% oder so, dann hat man schon bestimmt die Wirklichkeit gelebt, direkte Erfahrung. Wenn weniger als 70 oder 60%, dann gibt man sich schon Mühe. Wenn 70%, 60%, gibt man sich schon Mühe. Wenn weniger als 50%, dann es wird nie Kraft haben, unsere Gewohnheiten zu ändern. Und dann natürlich wird man nicht viel von Yoga Nutzen ziehen können. Weil die alten Gewohnheiten in uns sind sehr, sehr stark. Je mehr man meditiert, desto mehr wird man davon bewusst. Ist das nicht so? Und wir sind von den Gewohnheiten regiert. Und damit wir es wissen, nur wissen, muss diese Achtsamkeit mindestens die Hälfte Zeit. Traumphase ist ein Inbezogen. Schlaftraumphase. Sollte auch. Wenn man gute Achtsamkeit hat, dann kann man entscheiden, ich will um so viel Zeit wach, und automatisch wird es so. Man entscheidet, um 4 stehe ich auf, um 4. Zeit ist nicht objektiv, Zeit ist subjektiv, im Geiste geprägt. Sehr wichtig zu verstehen. Frühere Menschen haben keine Minuten, Sekunden und Stunden. Wenn man Bibel liest, da steht, so lange wie man ein Mahl verzehrt. Das war die Maßnahme für Zeit damals. Oder so lange, wenn man einen Stein wirft, er fällt wieder auf die Erde. So haben sie Zeit gemessen früher. Keine Minuten, Sekunden, und das ist viel später. Dann Zeit ist unsere Erinnerung. Wenn Sie später meditieren und Vipassana machen, Sie können diese Lebensspanne verteilen auf verschiedene Phasen, bis Sie zu Minuten und Stunden kommen. Und alles ist Gedächtnis. So. Dann jetzt kommen die 4 Übungen von Achtsamkeit ausgerichtet auf Körper. Welche vier Übungen? Bitte. Ich sehe noch eine Frage. Hm? Eine Frage? Eine? Na, eine noch gut. Hm? Ja. Aber nicht viele, ja? Lieber nicht, weil dann beschäftigt man sich mit Zahlen und man vergisst Atmen. Atmen ist, Zählen ist nur ein Mittel, damit man bei Atem bleibt. Hm? Wenn Atem, wenn man zählt und nicht klar Atem empfindet, dann Zählen hat überhaupt keine Bedeutung. Man kann dann in Dresden, was heißt die Hauptstraße in Dresden? Hm? Na, sagen wir Prag, auf Wenceslas, sie können sich hinsetzen und zählen bis Millionen. Aber es hat mit Meditation nichts zu tun. Hm? Zählen ist nur ein Mittel, damit man bei Atmen bleibt. Wenn man bei Atmen bleibt, dann Zählen hat Bedeutung. Wenn nicht, Zählen hat überhaupt keine Bedeutung. Hm? Ist das nicht so? Deswegen, wenn man zählt bis 10 und inzwischen man vergisst Atmen, dann kommt man wieder zurück zu 1. Hm? 200 gezählt, weil ich dachte, dass mit jedem Atemzug werde ich glücklicher. Da konnte ich mich auch länger konzentrieren. Aber wenn ich halt nur bis 10 zähle und dann wieder zurück, dann verschwindet die Konzentration sehr schnell. Und wenn man zu 400, dann Konzentration bleibt und Atem ist sehr klar? Ja, bei mir war es zumindest etwas besser. Mir kam es so vor. Na, was Sie denken, besser ist nicht unbedingt in Wirklichkeit besser. Hm? Besser ist, wenn man jeden Atemzug klar wahrnimmt. Das ist besser. Hm? Dann sind Sie so wie diese Fernsehleute, wenn es nicht passiert, dann langweilen, dann gehen sie weg. Sie wollen eine Sensation haben, eine Show. Bei dieser Qigong war noch ein bisschen interessant für sie, aber dann bei Meditation, sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Sie wollen etwas sensationell. Aber diese Mentalität funktioniert nicht mit Meditation. Sensationell ist die Meditation, wenn man sie versteht, aber wenn nicht, dann ist es sehr, sehr langweilig, nichts passiert. Na gut. Dann sind wir bei Körper. Und wie betrachtet man Atem als Körper? Indem man versteht die vier Elemente. Eigentlich Atem sind die vier Elemente. Und in diesen vier Elementen ist Wind vorwiegend. Und Wind ist Bewegung, Druck. Hm? Bewegung ist Druck. Aber was wird gedrückt? Erde, Temperatur, Kohäsion. Die alle kommen zusammen. Dann man kommt in Vipassana, wenn man diese dann unterscheidet. Das ist dann Vipassana. Aber damit man es sieht, braucht man Konzentration. Und wie entwickelt man die Konzentration? Haben wir schon gesagt, dass man bei dem Konzept, was wir reflektives Bild genannt haben, bleibt konsequent. Und dieses reflexives Bild entsteht, wo Berührung entsteht. Dort bleibt man. Wo Berührung entsteht, da ist Druck, da ist Hitze, Kälte. Aber indem man sieht immer dasselbe Bild, dann diese Hitze, Kälte, Druck gehen in Hintergrund und dadurch dann verfeinert sich das Objekt. Wenn sie nicht in Hintergrund gehen, dann Objekt wird sich nicht verfeinern. Wie weiß man, dass Einatmen, Ausatmen da ist? Durch Körper und durch Geist. Die beide arbeiten zusammen. Wenn Eindruck des Geistes ist klar, Eindruck von Körper, Druck, Hitze, Kälte, geht in den Hintergrund. Das ist Meditation. Das ist Konzentration. Konzentration ist mit geistigen Objekten, was wir reflexive Bilder genannt haben. Wenn die klar sind, dann gehen diese Körpereindrücke, auch die äußeren Geräusche, Farben, dann gehen in den Hintergrund und stören nicht mehr die mentale Bewusstsein. Dann kommt man in Konzentration. Und wenn man in Konzentration kommt, was geschieht? Atmen wird weicher, dann begegnet er keine Hindernisse, wenn er durch Körper geht. Wenn er weicher wird, begegnet er keine Hindernisse, dann der Meditierende wird von dem, was er macht, erfüllt. Wenn er erfüllt ist mit dem, was er macht, der Geist hat Glückseligkeit, Sukha. Wenn der Geist hat Glückseligkeit, gibt es Entspannung, gibt es Klarheit. Und wenn es diese Glückseligkeit gibt, der Meditierende sieht, dass wegen dieser Glückseligkeit jetzt Atmen wird feiner und feiner. Und indem Atmen feiner und feiner wird, wird auch diese Unterscheidung von Atmen feiner und feiner und Empfindung von Atmen feiner und feiner. Und dann? Ist man dann von der Nase weg zum Körper hin, wenn das passiert? Oder wann verlässt man den Ort der Berührung an der Nase? Man verlässt ihn nicht, aber automatisch, wenn man achtet an die Zwischenphasen von Atmen, dann die Aufmerksamkeit richtet sich auf ganze Körper. Es kommt nur mehr dazu, sozusagen. Kommt dazu. Und dann, wenn es klar wird, dass wenn die Aufmerksamkeit mit Konzentration verbunden ist, dann diese grobe Atmen geht in den Hintergrund. Und dann wird diese feinere Atmen im ganzen Körper immer klarer und klarer. Bis dann diese grobe Atmen ist verschwunden. Es existiert nicht mehr. So übt man. Und die Übungen sind dann Digham Asasanto, Digham Asasamiti Pajanati, Digham Pasasanto, Digham Pasasamiti Pajanati, Rasam asasanto, rasam asasamiti pajanati, rasam pasasanto, rasam pasasamiti pajanati, sabakaya patisamvedi asasamiti sikati, sabakaya patisamvedi pasasamiti sikati, pasambayam kaya sankaram, Asasisamiti Sikati Pasambayam Kaya Sankaram Pasasisamiti Sikati. Das heißt, er wahrnehmen, lange atmen mit Weisheit, er atmet ein und atmet aus und kurzes Atmen, atmet ein und atmet aus, dann er lernt, wenn er das machen kann, was passiert? Dann er kann den ganzen Zug von Einatmen und Ausatmen verfolgen, von Anfang bis zu Ende. Auch den Zwischenzügen von Atmen sieht er sehr, sehr klar. Und was passiert da? Wenn er sieht, wenn dieses grobes Atmen wird lang und am Anfang, was passiert? Wenn man meditiert am Anfang, man entspannt sich, dann Atmen wird lang. Wenn man entspannt ist, Atmen wird lang. Immer länger und länger. Dann, indem man fängt an, die Atmen zu verfolgen an einer Stelle oder im ganzen Körper, feinere Atmen, dann die Atmen wird immer feiner und feiner und Konzentration besser und besser. Man wird erfüllt mit dem, was man macht. Dann plötzlich, was passiert? Der Atmen wird wieder kürzer und kürzer. Dann geschieht Samadhi. Dann, bis es so kurz ist, dass es nicht mehr, fast nicht mehr zu merken ist. Und wenn man diese Methode macht, dann versteht man, wenn lange Atmen, grobe Atmen da ist, dann diese Zwischenatmung wird sehr kurz. Aber wenn man konsequent an diese Zwischenatmen Achtsamkeit lenkt, nicht mit Gewalt, sondern durch Achtsamkeit und Wissensklarheit, es wird sich verlängern. Wenn es sich verlängert, dann diese grobe Einatmen und Ausatmen wird immer kürzer. Und da kommt man tief in den Prozess von Verfeinerung von Atmen. Das ist die Sonderheit da. Dann in der Phase von achtsame Beobachtung von langen oder kurzen Einatmen und Ausatmen, dann passiert das, dass man von dem Atmen erfüllt wird. Der Geist geht nicht mehr weg von Atmen. Die Kraft von Achtsamkeit steigert. Man verlässt nicht mehr Atmen, auch wenn man andere Empfindungen hat, andere Wahrnehmungen hat. Dann passieren die Dinge. Dann diese Tendenz des Geistes zu senken oder zu weg von dem Objekt sich bewegen, wird geringer und geringer, weil man erfüllt ist mit dem, was man macht. Und der Geist, wenn er erfüllt ist mit dem, was er macht, er hat keine Tendenz wegzugehen. Er will bleiben da, wo er erfüllt ist, wo er sich wohlfühlt. Das ist Psychologie. Was suchen alle Wesen? Nur Glückseligkeit. Und indem sie verblendet sind, sie suchen Glückseligkeit, wo es überhaupt keine Glückseligkeit gibt, wo es nur Leiden gibt. So wie Alkohol und so wie Drogen. Und umso mehr sie suchen Glückseligkeit, wo es keine Glückseligkeit ist, umso mehr aufgeregt sie sind. Dann sehen sie diese gewaltigen Filme, Sexfilme und so weiter. Und mehr brauchen sie sich aufregen. damit sie etwas von dem, was sie glauben, ist eine Glückseligkeit ist, bekommen. Aber es ist nur Leiden, weil sie verstehen nicht, was Glückseligkeit ist. Wenn der Geist sich wendet zu sich selbst, dann bekommt er Glückseligkeit. Dann ist er erfüllt mit dem, was er macht, und er will nicht mehr, keine Tendenz wegzugehen. Wenn der Geist aufgeregt ist, dann hat er immer Tendenz wegzugehen. Er kann nicht zur Ruhe kommen. Deswegen, wir haben erklärt, dass Zustand von heilsamem Geist ist immer mit Prashrabdi verbunden, mit Klarheit und Entspannung. Wenn Klarheit und Entspannung nicht da sind, wir haben gelernt in Abend, keine Meditation. Nicht Shamatha, nicht Vipassana. Nur Vorbereitung für Meditation. Wenn Klarheit, Entspannung und Leichtigkeit, Feinheit entstehen, dann wird man erfüllt. Wenn man erfüllt ist, der Geist geht nicht weg. Und auch die Tendenz ist nicht mehr da, wegzugehen. Dann, wenn man nicht anhaftet an diesen Zustand von Glückseligkeit, dann geht es zu Samadhi. Wenn man fängt an zu haften, Samadhi ist weg. Einspitzigkeit des Geistes ist weg. Das ist der Fortschritt. Und wenn man so arbeitet, dann diese im Stadium von Verfolgen von dem Atmen mit achtsamem Geist von Anfang bis Ende, erscheint dann dieses feineres Bild, mentales Bild von dem Meditationsobjekt, das dem Meditierenden erlaubt, in Versenkung zu gehen, in Jhana zu gehen. Wenn er sich mit diesem Bild vereinigen kann, dann ist er in Jhana. Ganz einfach. Dann der Geist ist fixiert. Jhana ist Zustand von Fixation in dem Objekt. Diese Fixation hat auch in Yoga technische Name Arpana. Wenn man in Arpana ist, der Geist kann bleiben bei demselben Objekt sogar tageslang. Wechselt nicht. Dann wird der Geist sehr kräftig. Früher, in der Zeit von Buddha, haben sie so geübt. Der Buddha sagt, wenn sie von diesem Ufer von Ganga zu dem anderen Ufer von Ganga schwimmen möchten, und Ganga, wenn sie waren in Ostindien, Ganga ist sehr, sehr weit, noch viel, viel weiter als Elbe oder Donau. Und wenn sie wollen, von diesem Ufer zu dem anderen Ufer, muss man gut schwimmen. Und was heißt gut schwimmen? Jhana. Wenn man gut schwimmen kann, man kann nur von Leiden zu Nirvana, nur wenn man gut schwimmen kann. Und gut schwimmen kann, heißt, Buddha heißt das Jhana. Wenn man in Jhana ist, der Geist wird stark. Wenn der Geist ist stark, er kann Schmerz tolerieren. Er kann alle Unbequemlichkeiten tolerieren. Warum? Weil er hat Prashrabdi, diese Leichtigkeit und Klarheit, und er hat Sankara Upekha, er hat Unparteilichkeit. Er haftet nicht an das, was angenehm ist, und er verweigert sich nicht gegen das Unangenehme. Dann kann er schwimmen sehr gut, dieser Kraul. Wunderbar. Und Prana macht mit. Deswegen lernen wir Qigong, damit Prana macht mit. Wenn Prana nicht mitmacht, der Geist will, aber wie sagt Christus, Geist will, aber der Körper macht nicht mit, dann kommt man auch nicht zu dem Ziel. Na dann, auf diese Übung von Betrachten von lange und kurze Atmen, dann lernt man diese Stufe von Verfolgung. In dieser Stufe von Verfolgung des Atmens erscheint dann dieses verfeinte mentales Bild von dem Atmen, mit dem man sich vereinigt. Wenn man Aufmerksamkeit hier lenkt, wird es hier erscheinen. Wenn man Aufmerksamkeit auf ganze Körper lenkt, wird es im ganzen Körper erscheinen. Wenn man Aufmerksamkeit auf die Chakras führt, dann wird es in den Chakras immer, es ist leichter zu sehen in den sensitiven Orten als in den unsensitiven Orten. Aber Atmen ist überall. Aber man soll sich nicht von dieser in Irre führen lassen. Diese Lichter, wenn man an sie anhaftet, dann gehen sie weg. Man muss diese Unparteilichkeit üben, dann bleiben sie. Gleichmut üben. Yogi ist einer, der Glückseligkeit erlebt, aber ohne Anhaftung. Wenn er haftet an Glückseligkeit, er ist kein Yogi. Diese Bilder, das kann für jeden Menschen etwas unterschiedlich sein. Ja, vielleicht ist das auch für manche dann ein Rauschen oder eher was. Erst wird es, wenn die Konzentration besser wird und man hat die Fähigkeit, in Achtsamkeit zu bleiben, lange Zeit und nicht verlieren, das Objekt verfolgt, atmen mit voller Wachheit, dann kommt erst so graue Farbe oder spontane, vielleicht einige von euch haben schon erfahren, so spontane, so wie Funkeln. Dann, wenn man nicht Aufmerksamkeit schenkt zu diesen Erscheinungen, die werden sich stabilisieren, dann erscheint Farbe, die stabiler wird, egal welche Farbe, wenn sich Wahrnehmung ändert, die Farbe kann sich auch ändern, das ist nicht wichtig. Und wenn man dann bleibt bei demselben Objekt, dann es wird sich festigen, so dass man sich damit einigen kann, dann ist Jhana. Und dass dann dasselbe Objekt, das man so durch Konzentration erschaffen hat, sieht man in Grundlage des Bewusstseins. So meditiert man Shamatha. Und diese Vereinigung, das geht dann auch, indem man sich einfach nur weiterhin dem keine Aufmerksamkeit schenkt. Diese Vereinigung ist dann da. Auch wenn andere Sachen kommen, sie stören, können das nicht stören, wenn es fixiert ist. Es mag sein, wenn man noch nicht so die meisten von uns noch in tief in Samadhi gehen kann. Man hört alle möglichen Geräusche, man hat Schmerzen, aber die beeinflussen nicht diese Fixierung des Geistes an das Meditationsobjekt. Kein Einfluss. Das ist dann Jhana. Wenn Sie aber dann Meister von Jhana sein möchten, dann müssen Sie in eine Grotte und richtig eben jahrelang, bis dann alles geht weg. dann bleibt der Geist ist vollkommen in sich geschlossen. Das ist schwer. Deswegen bleiben sie in der Grotte und in Dunkelheit und so, damit sie das schaffen. Heutzutage sehr wenige von uns schaffen sowas. Wenn sie das schaffen, dann natürlich, der Shamatha ist perfekt. Aber Shamatha hier in unseren Bedingungen wird nie perfekt. Aber wird genügen, damit man diese Vereinigung erlebt und man kann das benutzen dann für Vipassana. Dann Vipassana geht sehr schnell. Wenn es nicht der Fall ist, dann Vipassana ist so wie wenn man zählt mit einer Puffenlied, nicht scharfe Zäge, nicht scharf, wie sagt man? Stumpf. Mit stumpfe Zäge, wenn man dann geht es sehr, sehr langsam und mühsam. Wenn mit sehr, sehr scharfe Zäge, zick, zack, und gleich dieser Job ist getan. Deswegen muss man immer die Zähne schärfen, jeden Tag üben. Dann wird es zur Gewohnheit, dann auf natürliche Weise diese Einspitzigkeit des Geistes erscheint. Wenn man das, diese Fähigkeit hat, dann Vipassana geht sehr, sehr schnell. Dann die Realisierung auch in Theravada-Sinne, auch in Mahayana-Sinne wird viel leichter. So, na, das ist dann der ganze Prozess von Verfeinerung. Erst verfolgt man, das heißt, diese er erfährt ganze Korpus von Einatmen und Ausatmen zusammen mit dem ganzen Korpus von dem Geist, das Einatmen und Ausatmen betrachtet und von ganzen Korpus von dem Körper. Ja, die drei schmelzen zusammen. Wenn die drei schmelzen zusammen, dann geht man von immer tiefer und tiefer im Prozess von Verfeinerung. Das ist dann vierte Übung. Meisterung von Jhanas. Und dann, wenn man in Vipassana geht, dann untersucht man Atmen und Körper als die Elemente. Dann sieht man die Vergänglichkeit von diesen Elementen, dann wendet man sich weg von Vergänglichkeit, so in Theravada-Meditation. Und wenn er höchste Stufe von Meditation mit weltlichen Objekten erreicht hat, Gleichmut und weiter übt, dann der Geist ist satt von Vergänglichkeit und er wendet sich zu dem Objekt, das transzendiert die weltliche Vergänglichkeit. Das ist dann der Pfad von Sehen. Wenn man gesehen, direkt gesehen hat, das, was hier, was transzendiert Vergänglichkeit, dann Meditation, weg von Meditation, indem man tiefer in tiefer loslässt, bis man Arahat wird. Wenn man aber Bodhisattva-Weg einschlagen möchte, darf man nicht so machen, weil man meditiert an Soheit. Und Soheit damit man Soheit verwirklicht. Man darf nicht ein Arahat werden, man muss die Vollkommenheiten meistern. Dann erst. Deswegen man benutzt diese, man lernt von den Zuständen, von den Hindernissen weiter und weiter, bis sie so, die Hindernisse werden so fein, dass sie nicht mehr stören. Dann kann man auch den anderen helfen und die Hindernisse in anderen gleich erkennen. Das ist der Weg von Bodhisattva. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann die Meditation über Gefühle, in dem sein Geist ist fixiert und im Zustand von vollkommenem Glück, dann er betrachtet die Vergänglichkeit von diesem Glück, wo er wendet sich zu seinem Geist, er steht aus Konzentration aus und sieht Geist selbst. Und der Geist, in dem er fixiert ist, er bleibt beim Meditationsobjekt, er fließt zu dem Meditationsobjekt und es ist vergänglicher Geist. Und diese Vergänglichkeit ist Entstehen und Vergehen in jedem Moment. Dann diese Glückseligkeit von Samadhi wird auch Objekt von Vergänglichkeit. Dann lässt man los, vollkommen. Aber das jetzt besprechen wir nicht. Wir meditieren weiter. Wenn es so weit ist, dann können Sie diese Übung machen. Omitobo. Dann versteht man so lange, das Objekt weltliche Objekt ist, ist es immer mit Vergänglichkeit verbunden. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Welt ist Vergänglichkeit und in der Welt, auch im tiefsten Ort, im Ozean, findet man keine Ruhe. Wenn man das verstanden hat, Yoga wird leicht. Wenn man das nicht verstanden hat, Yoga wird sehr schwer. Omitobo.